Hallo und herzlich willkommen zurück im Goldene Zeiten Podcast. Ich habe heute mal wieder ein wundervolles Interview mit für dich, nicht mit dir. Und zwar ist das mit dem lieben Enrico. Enrico ist selbstständiger Versicherungsvermittler und kennt sich dementsprechend mega gut mit dem ganzen Thema aus. Aber was ich auch noch total spannend finde, ist, dass er sich in seiner Freizeit mit Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität befasst und echt ein cooles Mindset hat und einfach ein cooler Typ. Ich weiß nicht, ich bin begeistert von ihm. ja, auf jeden Fall erwartet dich in der heutigen Podcast-Folge ganz, ganz viel Fachwissen zum Thema Versicherungen, auch gerade für junge Leute und Selbstständige und so weiter. Also ganz, ganz spannend. Ich möchte jetzt gar nicht mehr so viel vorneweg erzählen, sondern dich einfach direkt in die Folge entlassen sozusagen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und ja, let's go, würde ich sagen. Hallo Enrico, herzlich willkommen im Goldene Zeiten Podcast. Ja, hallo Lena, vielen lieben Dank für die herzliche Einladung. Ja, ich freue mich total und die Zuhörer kennen das schon, das Prozedere. Ich stelle jedem Interviewgast immer als erstes drei Fragen, die ich sehr spannend finde und die auch irgendwie ziemlich viel über eine Person aussagen, glaube ich. Gerade wenn man die Person noch nicht kennt und irgendwie noch nicht zuordnen kann, dann sind das echt gute Fragen. Ich hoffe, du bist gespannt. Ja, auf jeden Fall. Bin ich mal gespannt, was du dir da ausgedacht hast. Ja, also die erste Frage ist, was sind denn deine drei wichtigsten Werte? Meine drei wichtigsten Werte? Wow, das ist natürlich schon mal direkt eine absolute Hammerfrage zu Beginn. also standesgemäß passend zu meinem Beruf würde ich als allerersten Wert auf jeden Fall den Wert Ehrlichkeit nennen. Denn ich glaube, wenn man nicht ehrlich zu sich selber ist in erster Linie, dann kann man langfristig kein glückliches Leben führen. Deswegen ist das auf jeden Fall das Fundament, auf das alles aufbauen sollte. Der zweite Wert wäre Disziplin, weil ich glaube, wenn man ehrlich zu sich selber ist und das dann mit Disziplin koppelt, also dann wirklich seinen Weg durchzieht und sich auch nicht von außen da irgendwie reinreden lässt und wirklich seinen Werten nachgeht, dann ist das wirklich der Weg zu richtigem Glück, dass man selber mit sich zufrieden ist. Und als dritten Wert passend dazu dann die Standfestigkeit. Und damit meine ich eigentlich nur den natürlichen Prozess, den, glaube ich, jeder junge Mensch durchmacht, wenn man seine Persönlichkeit aufbaut und dann ein bisschen selbstbewusster wird und dann auch standfest zu seinen Werten stehen kann. Ja, richtig, richtig cool. Klingt echt gut. Ja, okay, danke. Zweite Frage ist, was darf bei dir an einem perfekten Tag nicht fehlen? Kannst ganz spontan antworten, muss gar nichts Großartiges sein, einfach was du gerne jeden Tag machst, was dir gut tut. Ja, okay, also als allererstes ganz spontan im Kopf gekommen ist mir tatsächlich Kaffee. Okay. Ja, also mein Tag fängt in der Regel immer mit Kaffee an und dann, aber ganz wichtig, nicht einfach nur ganz normaler Kaffee, so wie man den vielleicht kennt, sondern wirklich selbst gemahlt mit einer Handmühle, auch nicht motorisiert, sondern dass man wirklich noch so einen richtigen Prozess dabei hat, weißt du? Ja. Dass man das Wasser dann kocht, gefiltertes Wasser, damit auch wirklich keine Schwebstoffe drin sind und dann hat man so einen richtig handwerklich gemachten Kaffee, das finde ich echt toll. Ach cool, es klingt echt, echt gut. Ja. Okay, dann kommen wir auch schon zur dritten und letzten Frage. Ja. Die ist nochmal ein Stück tiefgehender. Ja, und zwar, was war bis jetzt, wenn du so an deine Vergangenheit zurückdenkst, was war da die größte Herausforderung, die du meistern durftest oder die du vielleicht auch noch nicht gemeistert hast, was jetzt gerade auch noch eine Herausforderung für dich ist? Ja. Finde ich eine sehr spannende Frage und da kann ich mich natürlich nicht mit so einer lapidaren Antwort wie Kaffee rausretten. aber wenn ich ganz ehrlich bin und ich sagte ja, das ist der wichtigste Wert, dann ist das tatsächlich der Kontakt mit anderen Menschen. Das war in der Vergangenheit mit Sicherheit immer ein sehr großes Problem, Thema Selbstsicherheit. Und auch jetzt gekoppelt mit meinem Beruf, ich lerne am Tag so viele verschiedene Menschen kennen und es ist echt eine Herausforderung, sich da auf die unterschiedlichen Menschen einzustellen. Und deswegen würde ich sagen, das ist tatsächlich so die härteste Aufgabe, an der ich am meisten arbeite. Sehr, sehr cool. Und jetzt hast du schon ein paar Mal deinen Beruf angesprochen und lass uns da vielleicht mal direkt einsteigen. Was machst du denn beruflich? Was sind da deine Aufgaben? Wie sieht so ein typischer Tag bei dir aus? Ja, klar, sehr gerne. Also ich bin beruflich Versicherungsvermittler, also so ein klassischer Versicherungsverkäufer, wie man jetzt wahrscheinlich denken würde. Und mein Alltag sieht eigentlich so aus, dass ich wirklich mit verschiedensten Menschen, also entweder mit meinen Kunden, Gespräche führe oder mit potenziellen Kunden Gespräche führe und denen versuche zu helfen, was das Thema Versicherung angeht. Denn ja, wie du sicherlich weißt und wie die meisten deiner Zuhörer wahrscheinlich auch wissen, ist das ein Thema, was jetzt nicht so spannend ist in erster Betrachtung. Genau, ja. Und ja, das mache ich. Das ist meine Aufgabe. Okay. Cool. Und wie bist du dazu gekommen? Also war das für dich schon immer klar? Wie war die Schulzeit für dich? Hast du Abitur gemacht? Ist sicherlich, oder? Ich habe tatsächlich Abitur gemacht, genau. Ja, okay. Ja. Und wie ging das dann danach weiter? Und wie ist dieser Berufswunsch irgendwie entstanden bei dir? Ja, darf ich da ein bisschen weiter ausholen? Ja, natürlich. Sehr, sehr gerne. Also, wir haben Zeit. Ah, super, perfekt. Ah, das hättest du nicht sagen sollen. Also, als ich noch zur Schule gegangen bin in meiner Abiturzeit, da habe ich immer gemerkt, dass vor allen Dingen Biologie das ist, was mir richtig Spaß macht. Okay. Und ja, ich sehe schon, wir telefonieren ja gerade über das Videotelefonat und ich sehe schon deinen erstaunten Blick, okay, Biologie, wie passt das hier zu Versicherung? Ja, ja, ich habe tatsächlich sogar nach dem Abitur erstmal angefangen, Biologie zu studieren. Ach, krass. Und okay. Während des Studiums habe ich dann aber irgendwie so gemerkt, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich nach meinem Beruf nicht mehr so viel mit Menschen arbeiten kann, dann macht mich das, glaube ich, langfristig nicht glücklich, weil das ist tatsächlich etwas, wo ich so ein bisschen an meine Grenzen stoße, wenn ich viel mit Menschen zu tun habe und das ist etwas, wo ich mich weiterentwickeln kann. Hm. Und dann habe ich einfach einen krassen Schnitt gemacht und habe gedacht, okay, komm, dann gehst du irgendwie in die freie Wirtschaft, mach irgendwas mit Menschen. Und dann wollte ich eigentlich Bankkaufmann die Ausbildung machen, mich wollte aber irgendwie keine Bank. Und bei der ersten Versicherung, bei der ich mich gemeldet habe, die haben dann gesagt, okay, komm, den Jungen geben wir mal eine Chance. Und so bin ich dann in den Beruf gelandet. Krass, das nenne ich Schicksal. Das nennst du Schicksal? Ja, oder... Ich weiß nicht. Also Zufall ist es auf jeden Fall nicht. Das hatte schon einen Grund. Ich bin allgemein sehr davon überzeugt, dass alles einen Grund hat und dass du da bei mehreren Banken einfach abgelehnt wurdest. Krass. Ja, möglich. Jetzt kann man natürlich im Nachhinein so sehen, dass das so ist, dass es einfach so sein sollte. Ja. Ja. Wie ist es bei dir? Also ich habe das schon so ein paar Mal ein bisschen rausgehört. Beschäftigst du dich mit Persönlichkeitsentwicklung in deiner Freizeit oder auch schon seit längerer Zeit? Wie ist das bei dir? Ja, also ich bin ja 26 Jahre alt und ich weiß, du bist 17, richtig? Ja. Wenn ich jetzt sagen würde, ich beschäftige mich schon seit längerer Zeit mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, dann würdest du wahrscheinlich denken, okay, alles klar, der macht das schon 10 Jahre oder so. Nee, ich mache das seit ungefähr 3 Jahren, aber sehr spannend, dass du das direkt raushörst. Das zeigt mir natürlich auch, dass du dich vor allen Dingen sehr intensiv mit dem Thema beschäftigst und das finde ich echt klasse, weil wenn ich dran denke, was ich mit 17 gemacht habe, das war, glaube ich, hauptsächlich Computerspiele spielen, ist das auf jeden Fall eine Hausnummer. Ja. Halt, da müssen wir jetzt auf jeden Fall näher drauf eingehen. Also ja, sehr gerne, wenn ich höre, dass sich jemand schon seit mehreren Jahren damit beschäftigt, dann muss ich alles wissen. Wie ist es denn dazu gekommen? Und also was war so dein erster Berührungspunkt damit? Hast du einen Podcast gehört? Hast du YouTube-Videos geschaut? Hast du ein Buch gelesen? Wie war das? Das war tatsächlich als allererstes eine Angsterfahrung, wenn man so möchte, die ich gemacht habe. Und zwar war das in meiner Ausbildung, als ich das allererste Mal alleine ein Kundengespräch führen musste, war ich so unendlich nervös und diese Situation kannte ich so von mir eigentlich gar nicht, dass ich so unglaublich nervös war. Und das führte dann tatsächlich dazu, dass ich erstmal angefangen habe, an mir und meinem beruflichen Weg zu zweifeln. Und dann habe ich so ganz klassisch mein Handy zur Hand genommen und habe dann so mal ein bisschen rumgegoogelt. Und dann bin ich am Anfang auf diese ganzen, in meiner Wahrnehmung waren das alles Scharlatane, diese ganzen Leute mit Persönlichkeitsentwicklung und so. Und dann habe ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt, weil dann war es ja quasi in meiner Informationsbubble und ich habe immer mehr Informationen darüber bekommen. Ja, und dann habe ich irgendwann Zlatko Sterzenbach, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, Kenne ich. Genau, den habe ich gesehen oder besser gesagt gehört, immer als ich auf dem Weg zur Arbeit war. Und den fand ich irgendwie so klasse und so authentisch, dass ich dann durch ihn so ein bisschen den Weg in Richtung Persönlichkeitsentwicklung und sogar auch Spiritualismus gefunden habe. Ja, cool. Mega. Ja. Und also du meintest, dass das am Anfang eine Angsterfahrung war. Also waren das so Themen wie Selbstbewusstsein und irgendwie zu dir selbst stehen? Also das könnte ja sein, wenn du davon sprichst, dass du eben in Kundengespräch musstest, da das erste Mal alleine warst und so weiter. Also das hat ja schon sehr viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Ja, ganz genau. Hast du perfekt analysiert. Genauso war es dann eigentlich auch. Weil ich habe so gedacht, mit Menschen sprechen ist ja die eine Sache, aber mit Menschen sprechen und dabei als Experte auftreten, das ist irgendwie nochmal was ganz anderes. Und dessen war ich mir vorher gar nicht so bewusst, bis ich das erste Mal in dieser Situation war. Ah, das ist echt spannend. Damit kann ich total gut relaten. Warum? Also ich beschäftige mich ja auch schon einige Jahre mit Persönlichkeitsentwicklung und allem, was dazugehört. So, und habe mich ganz, ganz lange Zeit immer nur so in der Rolle des Schülers gesehen. Also ich habe halt einfach das Wissen aufgesogen und habe ganz viel dazugelernt und so weiter. Und dann so diesen Switch hinzukriegen zu, okay, ich habe auch was zu erzählen. Und ich habe sogar ein bisschen mehr Ahnung als manch andere Menschen, die sich gerade ganz neu damit beschäftigen. So. Und im Prinzip trete ich ja in meinem Podcast, zumindest wenn ich Solo-Folgen mache, auch jedes Mal so ein bisschen als Experte auf. Und natürlich sage ich immer dazu, ja, das ist nur meine Meinung und legt das unbedingt auf die Goldwaage und prüft für euch, ob das für euch genauso war es wie für mich. Aber an sich bin ich ja dadurch schon irgendwie eine, ich weiß nicht, ob Autorität das richtige Wort ist, aber so ein bisschen, zumindest weil ich mich halt hinstelle hier in diesem Podcast. Ja, eine Persönlichkeit, das könnte man vielleicht sagen. Genau, das ist vielleicht ein besseres Wort, weil ich mich hier hinstelle und eben darüber rede. Ja. Und ja, da hat auch auf jeden Fall eine ganze Menge Selbstbewusstsein und innere Arbeit hat es gebraucht und deswegen konnte ich so gut relaten, nur das als kleine Erklärung. Stimmt, wenn du das so erklärst, dann das lässt sich auf jeden Fall sehr gut vergleichen. Da hast du natürlich vollkommen recht. Dann ist es was anderes, wie du schon sagtest, Wissen erstmal zu konsumieren oder es dann wirklich auch anzubieten für andere Menschen, ne? Gerade wenn man das erste Mal macht. Ja, was mich auch interessieren würde, hast du dich vorher schon mit dem ganzen Thema Versicherungen auseinandergesetzt oder kam das denn erst so mit der Ausbildung? Also was hattest du vorher für ein Verhältnis zum Thema Versicherung? Ja, sehr spannende Frage. Mein Verhältnis vor meiner Ausbildung zum Thema Versicherung war eigentlich immer nur, was Mama und Papa gesagt haben. Okay. Ja, also ich hatte wirklich überhaupt keine Berührungspunkte. Ich weiß, dass ich damals schon ein Auto hatte, als ich die Ausbildung angefangen habe. Das heißt, ein Auto muss man ja versichern. Das ist eine Pflichtversicherung, wenn man ein Auto hat. Und da habe ich dann einfach meine Eltern gefragt und die haben das dann mehr oder weniger für mich geregelt. Ja. Okay. Krass, also das Wissen kam dann alles erst so mit der Ausbildung und mit dem Kundenkontakt und so weiter. Okay. Ganz genau, mit der Ausbildung in der Berufsschule, da kriegt man das ganze theoretische Wissen ja vermittelt und in meiner Ausbildungsstätte, mein damaliger Ausbildungsleiter, mit dem ich heute übrigens partnerschaftlich zusammenarbeite, wir haben eine Bürogemeinschaft, der hat mir dann das ganze Praktische beigebracht. Ja. Cool. Okay, gut, dann wenn wir immer bei diesem Stichwort praktisch sind, dann lass uns mal direkt darüber reden. Da bin ich nämlich auch tatsächlich sehr gespannt, weil jetzt geht's zum Eingemachten. Ähnlich wie du vor deiner Ausbildung noch nie wirklich damit beschäftigt habe. Ich kenne da so ein paar Begriffe wie Krankenversicherung, Rentenversicherung, Unfallversicherung. Ich hatte mal, also ich weiß nicht, ob das damit direkt was zu tun hat, aber ich hatte mal einen Sportunfall. Oh, da habe ich mir das Kreuzband gerissen und das war aber im Rahmen von einem Feuerwehrcamp. Also ich bin schon seit ganz vielen Jahren hier in meinem Dorf in der Feuerwehr. Cool. Und wir veranstalten halt immer einmal im Jahr so ein Zelten über ein Wochenende halt. Und dabei ist das passiert, also genauer gesagt beim Beachvolleyballspielen mit meinen Feuerwehrkameraden. Ja. Und da hat das dann irgendwie die Berufsgenossenschaft oder so, also irgendwie diese Versicherung von der Feuerwehr übernommen. Ja. Ja, also das ist so am ehesten ein Berührungspunkt, den ich mit Thema Versicherungen hatte. Okay. Erzähl du super gern mal, oh Gott, was frage ich jetzt konkret? Erzähl vielleicht mal so, was so die wichtigsten Versicherungen sind oder so. Ja, und dann steigen wir da näher drauf ein. Das ist jetzt, als hättest du meine Gedanken gelesen. Da sind wir wieder beim Thema Schicksal. Vielleicht sollte es so sein. Denn ich hätte auch vorgeschlagen, dass ich vielleicht erstmal sage, was denn so die wichtigsten Versicherungen sind. Weil du hast ja gerade schon mal so ein paar Schlagwörter abgeliefert, Unfallversicherung und so weiter. Und es gibt natürlich so, gerade wenn man sich noch nie mit dem Thema beschäftigt hat, gibt es scheinbar so schierlos endlose Versicherungen und man weiß überhaupt nicht, wo man anfangen soll. Yeah. Und um da so eine kleine Starthilfe zu geben, gibt es eigentlich drei Versicherungen, die jeder haben sollte. Und grundsätzlich sollte man sich bei Versicherungen immer fragen, was sind für mich die Sachen, die potenziell existenzbedrohend sein können? Und das allererste ist natürlich das Thema Gesundheit. Ja, und wenn du krank bist, das ist das Allerwichtigste, dann kannst du natürlich erstmal nichts mehr machen und kümmerst dich vor allen Dingen darum, dass du schnell wieder gesund wirst. Und das funktioniert in Deutschland ausgesprochen gut, denn in Deutschland ist eine Krankenversicherung, da sind wir schon bei der Versicherung Nummer 1, die wichtigste Versicherung überhaupt, in Deutschland ist eine Krankenversicherung eine Pflichtversicherung. Das heißt, jeder deutsche Staatsbürger, egal ob Kind oder Rentner, ist krankenversichert. Und im Grunde genommen gibt es zwei Möglichkeiten, sich Kranken zu versichern, eine Krankenversicherung abzuschließen, entweder die Krankenkasse, das ist die gesetzliche Geschichte, oder die private Krankenversicherung. Und bei der privaten Krankenversicherung ist es aber so, dass nicht jeder eine abschließen kann, denn da musst du bestimmte Voraussetzungen für erfüllen. Das heißt, dein Einkommen muss entweder hoch genug sein, wenn du Arbeitnehmer bist, oder die zweite Möglichkeit ist, wenn du selbstständig bist, dann kannst du auch eine private Krankenversicherung abschließen. Ja. Okay, da würde ich, glaube ich, direkt mal einhaken, bevor du weitermachst. Ist es so, dass man als Selbstständiger unbedingt in die private Krankenversicherung muss oder kann man da auch in die gesetzliche? Wie ist das? Eine super spannende Frage. Du kannst im Prinzip auswählen, wenn du selbstständig bist. Also ich bin auch selbstständig. Ich bin selbstständiger Versicherungsvermittler und dann habe ich auch die Wahl gehabt, möchte ich in eine private Krankenversicherung gehen oder in eine gesetzliche. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Die Vorteile bei der privaten Krankenversicherung sind, dass du dort bessere Leistungen bekommen kannst, wenn du bereit bist, dann auch entsprechend hohe Beiträge zu bezahlen. Yeah. Und gleichzeitig, das beißt sich jetzt vielleicht ein bisschen, gleichzeitig kann auch ein Vorteil bei der privaten Krankenversicherung sein, dass du auch Geld sparen kannst. Denn die Beiträge der Krankenversicherung, der gesetzlichen Krankenversicherung, die richten sich bei der Selbstständigkeit nach deinem Einkommen. Und wenn du natürlich jetzt relativ viel verdienst als Selbstständiger, dann zahlst du natürlich auch relativ viele Versicherungsbeiträge bei der gesetzlichen Krankenversicherung. Während du bei der privaten Krankenversicherung, da zahlst du einen Beitrag, der vorher festgelegt ist. Und der ist dann nicht abhängig von deinem Einkommen, sondern der ist abhängig von den Leistungen, von dem Tarif, den du dir ausgesucht hast. Ah, okay. Das ist spannend und sehr gut zu wissen auf jeden Fall. Sowohl für mich als auch, glaube ich, für die Zuhörer. Weiter im Text. Zweite Versicherung, was ist die? Genau, die zweite Versicherung, das ist die private Haftpflichtversicherung. Das ist die zweitwichtigste Versicherung. Denn die private Haftpflichtversicherung schützt dich quasi vor den finanziellen Folgen, die es haben kann, wenn du einem anderen einen Schaden zufügst. Also zum Beispiel, du hilfst einem Freund beim Umzug und lässt dann aus Versehen den Fernseher fallen, weil du dich übernommen hast. Du dachtest, ja komm, ich schaffe da schon alleine den Fernseher, lässt den teuren Fernseher fallen, dann ist der Fernseher kaputt. Und dann müsstest du per Gesetz eigentlich deinem Freund Schadensersatz leisten und das würde dann deine Versicherung für dich übernehmen. Aber jetzt könntest du dich ja fragen, der Enrico, der hat ja gerade was gesagt von existenzbedrohenden Geschichten. Und so ein Fernseher, das ist zwar wahnsinnig ärgerlich, aber das wird mich ja jetzt nicht sofort bankrott machen. Und damit hättest du natürlich auch vollkommen recht. Allerdings können wir uns auch potenzielle Situationen vorstellen, die deutlich teurer wären. Also mal zum Beispiel, du läufst durch die Stadt und guckst gerade verträumt auf dein Smartphone. Oder ich zum Beispiel, ich höre mir gerade die neueste Folge von deinem Podcast an und irgendwie habe ich gerade kein Internet. Sehr gutes Beispiel. Ne? Super Beispiel, finde ich auch. Und ich habe gerade kein Internet und tippe dann da wie wild drauf rum. Und ach herrje, ich habe gar nicht beachtet, dass ich jetzt hier an einer Straße stehe. Und ja, wegen mir muss jetzt zum Beispiel ein LKW ausweichen. Der LKW fährt in einen Laden rein und schon ist ein riesengroßer Sach und vielleicht sogar ein Personenschaden entstanden. Und dann kann es mal ganz schnell in die Millionen gehen. Okay, genau. Krass. Okay, also ja. Zweite Sache, private Haftpflichtversicherung. Ist das auch eine Pflichtversicherung, so wie bei der Krankenversicherung? Da war das ja so. Genau, nee, das ist keine Pflichtversicherung und deswegen okay. Ist das auch wirklich so super wichtig, dass man die abschließt. Allerdings ist es so, die meisten deiner Zuhörer werden ja tendenziell noch ein bisschen jünger sein. Ja, und auf jeden solange Fall. Du noch zur Schule gehst, beziehungsweise solange du nicht berufstätig bist, solange bist du sowieso noch über die private Haftpflichtversicherung deiner Eltern mitversichert, wenn die eine haben. Du musst dich also erst selber um eine private Haftpflichtversicherung kümmern, wenn du berufstätig bist. Okay. Was mich dazu total interessieren würde, aber ich weiß nicht, ob du darauf eine Antwort hast, kennst du dazu Statistiken, wie viele Menschen denn tatsächlich eine private Haftpflichtversicherung haben und wie viele nicht? Also es gibt auf jeden Fall Statistiken dazu. Die konkrete Zahl weiß ich nicht, aber es müsste irgendwo im Bereich 80% sein. Also 80% der Deutschen haben eine private Haftpflichtversicherung und das ist natürlich schon mal super. Muss man ganz klar sagen. Ja, dieser Prozentsatz ist ja recht hoch, würde ich mal sagen. Ja, und nur mal so für dich als Hintergrundinformation, wenn du Single bist und jung bist, dann kostet so eine private Haftpflichtversicherung, die mal eben eine Deckungssumme, also das, was ausgezahlt wird, von 50 Millionen Euro hat, die kostet irgendwo um die 5 Euro im Monat. Also das ist wirklich nicht viel. Ja, krass. Okay, dann kommen wir zur dritten. Ich bin ganz gespannt. Ja, die dritte Versicherung und das ist mir tatsächlich auch wirklich ein Herzensanliegen, wenn man das so sagen möchte, denn ich habe dir ja gerade gesagt, bei der privaten Haftpflichtversicherung, da sind sich die meisten Leute bewusst, okay, das brauche ich, das haben ja auch sehr viele, aber eine Versicherung, wo das viele noch gar nicht so realisiert haben, ist die Berufsunfähigkeitsversicherung. Denn in Deutschland ist es so, dass wir keine gesetzliche Berufsunfähigkeitsversicherung haben, also ähnlich wie bei der Haftpflichtversicherung, ist man da nicht per Gesetz versichert, sondern man muss sich da selber um die Absicherung kümmern. Und bei der Berufsunfähigkeitsversicherung geht es darum, dass du deine Arbeitskraft absicherst. Also nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Wenn du jetzt in einem Haus wohnst, dann sind in dem Haus ja Sachen, also Möbel, Kleidung, Elektrogegenstände und so weiter. Und wenn ich dir jetzt sagen würde, dass in dem Keller von deinem Haus eine Gelddruckmaschine ist und diese Gelddruckmaschine, die produziert jeden Monat für dich, sagen wir mal 2000 Euro, dann sagst du natürlich, okay, 2000 Euro für mehr oder weniger nichts ist ja schon mal super. Aufs Jahr gerechnet bedeutet das ja, dass da 24.000 Euro aus deiner Gelddruckmaschine im Keller rauskommen. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, von all den Dingen in deinem Haus, was würdest du denn am meisten schützen? Dann würdest du wahrscheinlich sagen, ja, okay, die Gelddruckmaschine, denn durch das Geld, was da rauskommt, kann ich mir die anderen Sachen ja überhaupt erst kaufen. Ja. Und im Grunde genommen hat jeder von uns so eine Gelddruckmaschine, nur ist die nicht im Keller, sondern wir sind selber diese Gelddruckmaschine, denn wir gehen jeden Tag arbeiten und verdienen so Geld und durch das Geld, was wir verdienen, kaufen wir uns dann die ganzen Sachen, die wir halt eben haben möchten. Und ja, weil es da keine gesetzliche Absicherung gibt, du im Zweifelsfall also in Richtung Sozialhilfe landen würdest, wenn du nicht mehr arbeiten gehen kannst, muss man da eben selber vorsorgen. Ja, okay. Spannend. Ja, hast du da irgendwelche Fragen zu? Gute Frage, ob ich eine Frage habe. Ja. Ja, also wir können ja vielleicht mal das Beispiel durchgehen, weil das Ganze ist ja erstmal sehr abstrakt. Ja, das aber stimmt. Nehmen wir mal ein Beispiel, du gehst also arbeiten. Was passiert denn eigentlich, wenn du jetzt krank wirst? Was meinst du? Was machst du dann als allererstes? Naja, es kommt ja immer darauf an, ob man Arbeitnehmer ist oder selbstständig. Wenn man Arbeitnehmer... Gehen wir mal vom Arbeitnehmer aus. Okay, dann bekommt man halt Krankengeld vom Arbeitgeber, würde ich sagen. Oder also, ja klar, man geht erst zum Arzt, holt sich einen Krankenschein und so weiter. Ja, klar. Und dann bekommt man halt Krankengeld. Und das ist in der Regel weniger als das normale Gehalt. Ja, ich denke, du meinst genau das Richtige, nur die Begrifflichkeiten passen noch nicht so. Ah, okay. Also du kriegst erstmal kein Krankengeld, sondern du kriegst eine Lohnfortzahlung vom Arbeitgeber. Okay. Und da merkst du auch tatsächlich noch gar nichts im Portemonnaie von. Denn der Arbeitgeber ist per Gesetz verpflichtet, dir 6 Wochen lang, wenn du krank bist, eine Lohnfortzahlung auszugeben. Du kriegst also erstmal 6 Wochen lang dein Gehalt und kannst schön auf der Couch sitzen und dich entsprechend wieder gesund genesen. Yeah. Und nach 6 Wochen, dann oder ab der 7. Woche, dann wird es eigentlich spannend, denn dann kommt das Wort ins Spiel, was du gerade schon genannt hast, die Krankenversicherung, das Krankengeld. Also da hast du quasi schon einen Schritt weiter gedacht. Yeah. Und dann ist es tatsächlich so, dass dann nicht mehr der Arbeitgeber das Geld zahlt, sondern die Krankenversicherung beziehungsweise die Krankenkasse. Ah, okay. Und das ist dann auch ein bisschen weniger schon als die Lohnfortzahlung. Da musst du dann schon, je nachdem wie viel Geld du verdienst, auf 10-20% von deinem Nettolohn verzichten. Ja. Okay. Genau. Ja. Und dann die 10-20%, dann sagt man sich vielleicht noch, okay, das lässt sich auch irgendwie noch verkraften, gerade wenn ich dann irgendwann wieder gesund bin und wieder arbeiten gehen kann. Allerdings hat das auch seine Grenzen, nämlich 78 Wochen. Und nach der 78. Woche bekommst du dann auch kein Krankengeld mehr und dann landest du in der Erwerbsminderungsrente. Und die hat es wirklich in sich, denn wenn du die volle Erwerbsminderungsrente bekommen würdest, dann kriegst du nur 30% circa von deinem letzten Bruttolohn. Und das Bruttolohn ist das, was vor Steuern, Steuerabgaben und vor Sozialabgaben auf deinem Konto steht. Ja. Ja, und das ist dann natürlich schon eine wahnsinnige Einbuße, die du da hast. Okay, und wie genau kann so eine Berufsunfähigkeits... Nee, wie hieß es? So, oder? Ja, perfekt, genau richtig. Ja, Berufsunfähigkeitsversicherung, wie kann die da Abhilfe schaffen? Also wie funktioniert die genau? Ja, du kannst dir das im Grunde genommen so vorstellen. Bei der Erwerbsminderungsrente, da bis du die bekommst, wird geschaut, kann Lena noch irgendeiner beruflichen Tätigkeit länger als 6 Stunden am Tag nachgehen? Mhm. Irgendeiner. Also ne, mal angenommen, du bist jetzt hier, du machst dich mit diesem Podcast hier selbstständig und du kannst das dann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr, weil dich zum Beispiel der psychische Druck hier irgendwie belasten sollte. Ja. Aber der Staat sagt dann, okay, das erkennen wir auch an. Du könntest aber zum Beispiel noch beim Supermarkt hinter der Kasse arbeiten. Jetzt sagst du aber vielleicht, okay, das möchte ich aber gar nicht, weil das passt nicht zu meiner Selbsterfüllung, das will ich einfach nicht. Müsstest du aber, du würdest keine Erwerbsminderungsrente bekommen. Die kriegst du erst, wenn du gar nicht mehr arbeiten kannst. Und bei der Berufsunfähigkeitsversicherung ist das so, dass du da deinen Beruf absicherst. Du sagst was mache ich gerade beruflich? Und dann heißt es, wenn du diese Tätigkeit weniger, also zu 50% nicht mehr ausüben kannst, dann bekommst du die Berufsunfähigkeitsrente, die du vorher festgelegt hast. Also zum Beispiel 2.000 Euro jeden Monat. Okay. Genau. Das ist wirklich gut zu wissen. Genau, und dann spielt es eben auch keine Rolle mehr, ob du grundsätzlich noch irgendwas anderes machen könntest, sondern es wird nur geguckt, okay, also du kannst dir das dann so vorstellen, du gehst zum Arzt und der schreibt dich ja dann krank. Und wenn das dann einfach nicht besser wird, dann würde der Arzt dich auch länger krank schreiben, beziehungsweise der würde dich dann berufsunfähig schreiben. Das reichst du dann bei der Versicherung ein und dann würdest du dann auch die vereinbarte Leistung bekommen. Ja, und gibt es da irgendwelche Fristen? Also zum Beispiel, dass man einen bestimmten Zeitraum in diese Berufsunfähigkeitsversicherung eingezahlt haben muss, bis man die dann nutzen kann? Oder wie ist das geregelt? Finde ich eine super spannende Frage. Hat mir so tatsächlich noch nie jemand gestellt, aber die Frage ist, nee, da gibt es keine Fristen. Also du schließt die quasi heute ab und rein theoretisch, wenn du dann übermorgen berufsunfähig werden würdest, zum Beispiel nach einem Verkehrsunfall oder so, dann würdest du die Leistung dann auch schon bekommen. Und die bekommst du dann, also wenn du so einen Vertrag abschließt, dann legst du zum einen fest, wie hoch die Leistungen sein sollen monatlich. Yeah. Da musst du natürlich für dich gucken, was brauche ich eigentlich im Monat. Und was du auch noch festlegst, ist, wie lange das ausgezahlt wird. Und das sollte natürlich im Optimalfall bis zum 67. Lebensjahr sein, weil dann fängt ja die Regelaltersgrenze an. Dann gehst du quasi in Rente. Gut, kurze Pause, um ein neues Meeting zu starten. denn der kostenlose Tarif von Zoom war, ja, ist ja auf 40 Minuten begrenzt, aber wir lassen uns davon nicht abbringen und machen jetzt weiter. Also wir haben über die diese Frist von der Berufsunfähigkeitsversicherung gesprochen. Ja, genau. Und damit bist du ja mit den drei wichtigsten Versicherungen raus und du hast eben die Rente angesprochen. Darüber würde ich gerne auch noch ein bisschen mehr erfahren, denn es ist ja irgendwie so ein bisschen allgemein bekannt. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber auf jeden Fall, dass die gesetzliche Rente jetzt nicht so besonders gut ist. Ja. Was gibt es denn da für Alternativen? Also ich habe schon mal von so einer privaten Rentenversicherung gehört, dass man praktisch da jeden Monat, während man halt noch arbeitet, in jungen Jahren sozusagen, dort einzahlt und dass man dann eben im Alter nicht mehr arbeiten muss und trotzdem jeden Monat Geld zur Verfügung hat. Kannst du dazu vielleicht ein bisschen erzählen? Das interessiert mich nämlich total. Das interessiert dich total, die Rente? Ja, irgendwie schon. Ist ein bisschen sehr ungewöhnlich. Komisch mit 17, ne? Ja, aber gut, immerhin, da denkst du auf jeden Fall schon an die Zukunft, nicht echt klasse. Ja, zu der Rente auch schon mal wirklich bemerkenswert, dass du weißt, dass die gesetzliche Rente wahrscheinlich nicht ausreichen wird. Da steht sogar, das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt, man bekommt ja ab seinem 25. Lebensjahr als Arbeitnehmer einen Rentenbescheid zugeschickt. Mhm. Und wenn man sich den mal durchliest, dann steht da sogar drin, also der offizielle Rentenbescheid, und da steht drin, dass dazu geraten wird, dass man sich zusätzlich privat absichert, weil die Rente vielleicht hinterher nicht reichen könnte. Okay. Na, also das ist nicht irgendwie, dass das nur Versicherungsleute empfehlen, sondern es ist wirklich von offizieller Stelle aus empfohlen. Yeah. Und für die private Absicherung oder für die private Rente gibt es eigentlich drei Möglichkeiten, wie man das Ganze machen kann. Einmal in die, also das Rentensystem ist in Deutschland in drei Schichten aufgeteilt. Mhm. Und jede einzelne Schicht hat unterschiedliche Produkte mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen. In der ersten Schicht, da ist die gesetzliche Rente, die du ja schon kennst, drin. Und zusätzlich kommt da rein die Basisrente. Die Basisrente ist in erster Linie interessant für Selbstständige, die vielleicht auch nicht in der gesetzlichen Rente einzahlen. Das kannst du nämlich dann freiwillig machen, wenn du selbstständig bist. Und die Basisrente ermöglicht dir quasi hinterher Steuerersparnisse zu bekommen. Also du zahlst einen bestimmten Betrag im Jahr in diese Basisrente ein und kannst das dann auf deiner Steuererklärung entsprechend absetzen und kriegst dann einen Teil davon wieder. Ja. Genau. Die ist also in der Einzahlungsphase steuervergünstigt. Ja. Dann die zweite Schicht. In der zweiten Schicht ist die Riester-Rente drin und die betriebliche Altersvorsorge. Die betriebliche Altersvorsorge ist eine Altersvorsorge, die über den Arbeitgeber geregelt ist. Also wenn du Arbeitnehmer bist und einen coolen Chef hast, wenn man das so sagen kann, dann tut er quasi für dich jeden Monat einen bestimmten Betrag in die Altersvorsorge rein. Und der große Vorteil bei der betrieblichen Altersversorgung ist, wenn du jetzt was für die Rente tun wollen würdest, dann müsstest du das ja aus deinem Portemonnaie bezahlen, also von deinem versteuerten Einkommen. Ja. Und die betriebliche Altersvorsorge, die geht quasi an den Steuern vorbei, die schummelt sich da so ein bisschen drumherum und landet quasi direkt in deiner Altersvorsorge. Die wird dann natürlich hinterher bei der Auszahlung versteuert, geschenkt gibt natürlich nichts, aber gerade bei der Einzahlungsphase hast du dann erstmal Vorteile. Ja. Ähnlich ist das bei der Riester-Versicherung oder bei der Riester-Rente. Da hast du dann auch bei der Einzahlungsphase Vorteile, denn wenn du mindestens 4% von deinem Bruttolohn dort einzahlst, dann bekommst du vom Staat Zulagen. Also der Staat schenkt dir dann nochmal ein paar Euro obendrauf, fördert das Ganze also. Weil wir haben ja gerade gelernt, dass der Staat auch weiß, dass man was fürs Alter tun muss. Also hat er sich überlegt, okay, dann fördern wir das auch bei unseren Bürgern. Yeah. Und die dritte Schicht, das ist das, was du auch gerade schon gesagt hast, das ist die private Altersvorsorge. Und da gibt es, oder die private Rente, und da gibt es mehrere Produkte. Also das ist nicht an irgendwelche Rahmenkonditionen gebunden, denn bei der Basisrente und auch bei der Riester-Rente ist es das natürlich, denn da bekommst du ja auch etwas vom Staat dazu. Yeah. Und bei der privaten Altersvorsorge ist da quasi alles offen. Da kannst du dann alle möglichen Verträge abschließen. Okay. Die werden dann allerdings aber auch nicht gefördert. Ja, okay, ich habe noch eine kurze Zwischenfrage und danach dann nochmal was zur privaten Altersvorsorge. Und zwar bei dieser Basisrente, ist das nur für Selbstständige oder kann man das auch durchaus als Arbeitnehmer in Anspruch nehmen sozusagen? Genau, du kannst das auch als Arbeitnehmer in Anspruch nehmen. Es ist aber vor allen Dingen für Selbstständige ausgelegt, weil für Arbeitnehmer lohnt sich in aller Regel, also es ist immer eine Einzelfallentscheidung, aber für Arbeitnehmer lohnt sich, wenn man eine geförderte Geschichte haben möchte und man das nicht über den Arbeitgeber machen kann, dann lohnt sich eine Riester-Rente deutlich mehr, weil man da besser auf die Förderungsbeträge kommt. Und als Antwort darauf, weil da Arbeitnehmer gefördert werden, hat man damals dann die Basisrente gegründet, damit auch die Selbstständigen etwas davon haben. Okay. Und bei der Riester-Rente, das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Was ist das, was ist das konkret? Ist das eine Ergänzung zur gesetzlichen Rente? Oder also was genau ist das nochmal? Ja. Genau, bei der gesetzlichen Rente, da zahlst du ja quasi mit deinem Lohn immer Beiträge. Ne? Also es wird dir von deinem Bruttolohn ein bisschen was abgezogen und das landet ja dann in der gesetzlichen Rente. Und dein Arbeitgeber zahlt zu gleichen Beiträgen auch in die gesetzliche Rente. Ja. Und die Riester-Rente, die musst du ja privat abschließen. Also das ist ja keine Verpflichtung. Und das ist ein eigenständiger Vertrag. Und der hat so gesehen erstmal nichts mit der gesetzlichen Rente zu tun, sondern läuft komplett für sich alleine. Hat aber den Vorteil, wenn du da Geld investierst, dann kriegst du vom Staat noch ein bisschen Geld obendrauf in der Ansparphase. Ja. Genau. Okay, gut. Ich glaube, das habe ich soweit verstanden. Und dann zur privaten Altersvorsorge. Also, ganz kurz, wenn ich noch einmal was sagen darf. Na klar. Natürlich ist das jetzt hier nur, ich wollte nicht so sehr ins Detail gehen, dann wird es ja mit Sicherheit auch langweilig. Das ist wirklich das alles nur aufs niedrigste Level heruntergebrochen. Okay. Nur damit man sich so grob vorstellen kann, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten in Deutschland? Ja, ich glaube, das hilft einigen Zuhörern, inklusive mir auf jeden Fall, mal so einen groben Überblick zu haben. Und wenn man dann es genauer wissen will, dann kann man sich natürlich noch eingehender informieren oder halt ganz mal zu so einem Menschen wie dir in die Beratung kommen. Und klar. Dieser Podcast soll das natürlich nicht ersetzen. Aber trotzdem habe ich jetzt noch eine Frage zur privaten Altersvorsorge. Da mache ich weiter. Wie kann ich mir das vorstellen? Weil theoretisch könnte man ja auch einfach sich selbst das so ausdenken, dass man beispielsweise bei der Bank irgendwie ein Unterkonto eröffnet und da, keine Ahnung, jeden Monat 1.000 Euro drauf zahlt oder so. Und das, was dann auf diesem Konto ist, das nimmt man halt eben im Alter zum Leben. Also wäre das nicht irgendwie die einfachste Methode, um fürs Alter Geld beiseite zu legen und dann, um im Alter eben gut leben zu können? Oder also ich weiß nicht, was sagst du dazu? Genau, du hast ja gesagt, theoretisch kann man das machen, das kann man sogar praktisch machen. Ne? Also du kannst auch das Geld quasi unter das Kopfkissen legen, wenn du so möchtest. Dann merkst du auch jeden Tag, wenn du im Bett liegst, wie viel ich schon angespart habe. Das ist vielleicht sogar noch ein bisschen praktischer, als das bei der Bank zu machen. Das Problem dabei ist, das sagt dir der Begriff Inflation etwas? Ja, das sagt mir etwas. Genau, also ich bin im Wirtschaftsleistungskurs, also dann sag mir was. Ja, alles andere kannst du natürlich jetzt auch nicht sagen, weil wenn dein Wirtschaftslehrer das jetzt hören würde, dann würde er dich natürlich rügen. Das stimmt. Und tatsächlich hören diesen Podcast auch einige Lehrer von mir. Also muss ich hier immer ganz genau aufpassen, was ich sage. Okay, wer ist denn dein Lieblingslehrer? Mein Lieblingslehrer? Das sage ich lieber nicht. Das war eine Fangfrage, oder? Ich wollte einfach nur wissen, was passiert, wie du antworten würdest. Ja, ja, du wolltest mich hier richtig in die Scheiße reiten. Und das hast du jetzt aber gesagt. Okay, also für diejenigen, die es nicht wissen, Inflation bedeutet quasi, dass das Geld jedes Jahr an Wert verliert. Also wenn ich heute 1.000 Euro habe und ich kann mir dafür jetzt zum Beispiel einen Fernseher kaufen, dann kann ich mir vielleicht in 4 Jahren für diese 1.000 Euro nicht mehr den gleichen Fernseher kaufen, weil das Geld dann von mir aus nur noch den Wert von 950 Euro hat. So ganz grob heruntergebrochen. Und genau das passiert jetzt auch mit deinem Geld, wenn das auf dem Konto landet. Du packst dann da jeden Monat 1.000 Euro rein. Ist auch soweit erstmal gut. Nur damit passiert ja dann nichts. Das liegt dann einfach auf deinem Konto und verliert faktisch sogar Geld, weil wir ja die Inflation haben. Und wenn du das Geld jetzt aber anlegst in einem privaten Altersvorsorgevertrag, dann bekommst du zum einen Garantien, also die Versicherung garantiert dir, dass das Geld danach, also dass du mehr Geld wiederbekommst, als du eingezahlt hast, denn das wird für dich angelegt. Und dann hast du auch noch nicht garantierte Erwartungshaltungen quasi. Also wenn du Geld bei einer Versicherung anlegst, bekommst du einmal einen Garantiewert und einmal einen nicht garantierten Wert, der aber durchaus möglich ist. Also faktisch, dein Geld auf dem Konto wird weniger und wenn du es in einem Vertrag liegen hast, wird dein Geld mehr. Okay, das ist gut zu wissen. Ja. Und das entkräftigt auf jeden Fall mein Argument, dass man das halt auch einfach auf die Bank bringen könnte. Ja, genau. sehr guter Punkt. Eine andere Alternative, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin jetzt auch wenn es ja meiner Berufung entspricht, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Verfechter davon, es muss immer eine private Altersvorsorge sein. Ne? Ja. Eine private Altersvorsorge über eine Lebensversicherung, so nennt sich das, ist mit Sicherheit auch ein sehr komfortabler Weg, weil man muss sich nicht so viel damit beschäftigen, sondern kann dann eben zu einem kompetenten Berater gehen, der dann Ahnung davon hat und einem sagt, okay, komm, mit deinem Geld und in deiner Situation, bin ich jetzt Arbeitnehmer, bin ich Arbeitgeber, können wir das und das machen und die und die Vorteile hast du davon. Wenn man jetzt aber Lust hat, sich damit selber zu beschäftigen, mit diesem eher langweiligen Thema, dann kann man auch andere Wege gehen. Dann kann man zum Beispiel sagen, ich baue mir meine Altersvorsorge vor allen Dingen auf Aktien auf oder so. Das geht natürlich auch, ist aber deutlich riskanter und man sollte sich natürlich auskennen. Ja, davon habe ich auf jeden Fall auch schon mal gehört. So dieses Thema Investieren, das würde wahrscheinlich zu weit gehen, wenn wir das jetzt hier auch noch ansprechen. Wir wollen es mal beim Thema Versicherung belassen. Jetzt gerade, wo du Lebensversicherung ansprichst, das finde ich auch ganz spannend, denn ich habe das schon ein paar Mal gehört, kann mir aber tatsächlich nicht so richtig was drunter vorstellen, was das eigentlich ist. Also ich habe mal gehört, irgendwie, okay, das klingt jetzt halt wirklich richtig unwissend, wenn ich meine Annahme hier preisgebe. Aber ich habe mir das bis jetzt immer so vorgestellt, dass das irgendwie eine Versicherung ist, aus der halt Geld ausgezahlt wird, wenn jemand stirbt und dieses Geld kriegt dann die Familie oder so. Bitte sag jetzt nicht, dass es komplett falsch ist. Nee, das ist sogar komplett richtig. Ne? Okay. Also, wovon du sprichst, ist eine sogenannte Risikolebensversicherung. Also Risiko, weil wir sichern das Risiko des vorzeitigen Ablebens quasi ab. Ne? Okay. Also wenn du jetzt, Lena, mit 17 eine Risikolebensversicherung abschließt, sagen wir mal bis zu deinem 60. Lebensjahr, wenn du dann in dieser Vertragslaufzeit sterben solltest, bekommen deine Eltern oder deine Hinterbliebenen die vereinbarte Versicherungssumme ausgezahlt. Ah, okay. Und diese Risikolebensversicherung, das ist quasi ein Bereich von ganz vielen Lebensversicherungen. Denn Versicherungen lassen sich grundsätzlich in zwei Bereiche aufteilen. Einmal Sachversicherung, ist klar, alles Auto, Hausrat und so weiter. Und Lebensversicherung ist dann der zweite Bereich. Und da geht es eigentlich um den Menschen. Also da sind dann Risikolebensversicherungen drin, aber zum Beispiel auch die Berufsunfähigkeitsversicherung, von der wir gesprochen haben. Denn da geht es ja auch um den Menschen. Und eben auch die Rentenversicherung, denn da geht es ja auch um den Menschen. Ah, okay. Das ist spannend. Diesen Zusammenhang hatte ich irgendwie noch nicht in meinem Kopf, dass es verschiedene Lebensversicherungen gibt. Ich dachte mal, es gibt nur diese eine, die ich da mal irgendwo aufgeschnappt habe. Ich glaube, da bist du auch nicht alleine, denn wenn man so Lebensversicherungen hört, da geht es mir ja sogar genauso. Das allererste, woran ich denke oder immer gedacht habe, ist genau das, was du beschrieben hast. Wenn einer stirbt, dass dann die Hinterbliebenen Geld bekommen. Ja, und wie ist das bei einer Risikolebensversicherung? Hat man da selbst auch irgendwas davon? Oder ist das wirklich nur für die Angehörigen, Hinterbliebenen, wie auch immer? Das finde ich eine super spannende Frage, denn da geht es ja auch ein ganz kleines bisschen in Richtung Spiritualität. Denn wenn du jetzt davon ausgehst, dass nach dem Tod nicht einfach alles vorbei ist, sondern du noch irgendwie was wahrnimmst oder so, dann hast du ja vielleicht auch noch was davon, denn du hast zwar selber nichts mehr von dem Geld, aber du bist ja tot, aber wenn du noch irgendwie wahrnimmst, dass deine Verwandten da was von haben und dann, na, ich meine, wenn ein Mensch stirbt, ist es ja immer super traurig und da kann auch alles Geld der Welt nichts helfen, aber wenn das zumindest helfen kann, vielleicht Schulden zu tilgen oder so, und dann haben die ja vielleicht auch was davon. Also da geht es vielleicht noch ein bisschen in die spirituelle Richtung. Ah, krass. Von der Perspektive habe ich das tatsächlich noch gar nicht betrachtet. Um ehrlich zu sein, habe ich mich auch noch nicht besonders viel damit beschäftigt. Aber das ist ein mega guter Ansatz und cool. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Ja, sehr gerne. Ja, okay. Dann haben wir mal so die wichtigsten Versicherungen abgeschlossen und auch vor allem meine Fragen geklärt. Danke ja, an der gerne. Stelle. Wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen drauf eingehen, du hattest das ja eben schon angesprochen, dass ja viele meiner Zuhörer relativ jung sind. Was würdest du jemandem empfehlen zu diesem Thema Versicherung, wenn er gerade 18 wird? Also was muss man sich als erstes kümmern? Was muss man machen? Ja, also ich würde grundsätzlich demjenigen empfehlen, einmal bei YouTube So geht Versicherung einzugeben, denn das ist mein YouTube-Kanal und da mache ich quasi informative Videos, die kosten auch überhaupt nichts und man verpflichtet sich dazu absolut gar nichts, aber da erläutere ich die einzelnen Versicherungen. Da habe ich zum Beispiel auch ein Video zum Thema, was brauche ich eigentlich als junger Mensch, was ist so das Erste, was ich machen sollte. Das ist cool. Na, und ich würde, also meine ganz persönliche Meinung, mal losgelöst von meinem Beraterwesen, wenn man gerade 18 ist, dann sollte man sich vor allen Dingen damit beschäftigen, weiß ich nicht, was für einen Job möchte ich machen, in was für einer Partnerschaft möchte ich leben. Und dann, wenn man so langsam anfängt, dass das Leben losgeht, dann können auch Versicherungen dazukommen. Denn die Mama und Papa, die haben für den Anfang vielleicht so ein bisschen Ahnung und können einem so ein bisschen sagen, was braucht man? Das wissen ja viele Menschen mittlerweile auch. Aber wenn man dann ins Berufsleben startet, wenn man vielleicht in der Ausbildung ist, dann kann man sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigen. Ja, das finde ich spannend und das ist auf jeden Fall ein guter Punkt und glaube ich auch etwas, was ich immer wieder predige, dass man sich erstmal damit auseinandersetzt, wer man eigentlich ist, was man will von diesem Leben, was für eine Art von Leben man führen möchte, gerade in dieser Zeit von unbegrenzten Möglichkeiten, muss man sich ja erstmal zurechtfinden. Und finde ich auf jeden Fall sehr sympathisch, dass du da nicht unbedingt sagst, ja, kümmere dich erstmal um alle Versicherungen und dann kann das Leben losgehen, sondern andersrum. Um Gottes Willen, wer da Spaß dran hat, darf das natürlich gerne machen. Ja. Ne? Aber ich glaube, es gibt, da hauen mich vielleicht einige meiner Kollegen, aber ich glaube, es gibt Wichtigeres in jungen Jahren, als sich sofort mit allen Versicherungen zu beschäftigen. Ja, okay. Sehr, sehr cool. Dann würde ich sagen, kommen wir auch schon so langsam zum Ende von diesem Interview. Mir war es auf jeden Fall eine riesengroße Freude, mit dir zu sprechen und vor allem sowohl für mich als auch für meine Zuhörer jetzt mal so ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, was das Thema Versicherungen angeht. Möchtest du noch irgendetwas konkret loswerden oder willst du den Zuhörern vielleicht auch mal sagen, wo man dich finden kann? Also deinen YouTube-Kanal hast du jetzt schon mal angesprochen, aber vielleicht noch irgendwas anderes? Genau. Erstmal vielen Dank für das Interview. Mir hat das wirklich sehr, sehr viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen. sehr sympathisch, hat wirklich Spaß gemacht und die Zeit ist eigentlich so verrannt, wenn man das so sagen kann. Ne, wir reden schon seit über einer Stunde. Ja. Ja, und wo man mich findet, genau, mein YouTube-Kanal hatte ich ja schon genannt, So geht Versicherung. Und man findet mich ja noch auf Instagram, so_geht_versicherung. Da könnt ihr natürlich gerne vorbeischauen und ein Like und ein Abo dalassen. Denn das ist mit Sicherheit die einfachste Methode, sich kostenlos über seine Versicherung zu informieren. Und du hattest gesagt, ob ich noch irgendwas loswerden möchte. Und das möchte ich sogar tatsächlich, denn jeder, der das jetzt hier noch bis zum Ende gehört hat, mach einfach das, worauf du Bock hast. Sehr, sehr schöne Abschlussworte. Dem hab ich absolut nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank für deine Zeit. Es war mir ein Fest. Sehr gerne. Ich bedanke mich.